Macht und hoffen, dass es Freude macht. Alle haben dich wirklich lieb und singen für dich dieses Lied. Spring und tanze einfach mit. Alles Gute wünschen wir zum Geburtstag nur dir. Hab viel Freude und Glück, nimm vom Kuchen das größte Stück. Bei diesem Fest, da ist was los, die Stimmung, die ist riesengroß. Mit Cola schreien wir laut Prost! Wie viele Kerzen bläst du aus? Wir freuen uns auf den großen Schmaus. Die Party ist noch lange nicht aus. Alles Gute wünschen wir zum Geburtstag nur dir. Hab viel Freude und Glück, nimm vom Kuchen das größte Stück. Das größte Stück.